Abschnitt 12 aus Nicholas Nickleby, Band 4, von Charles Dickens übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 37. Kapitel, Teil 2. Da Nicholas ziemlich weit zu gehen hatte, so war Mitternacht längst vorüber, als er zu Hause ankam, wo seine Mutter und Smike noch auf ihn warteten, ohne dass sie indes Langeweile empfunden. Denn Mrs. Nickleby hatte Smike mit einem genealogischen Bericht über ihre Familie von mütterlicher Seite unter Hinzufügung biografischer Skizzen der vornehmsten Familienmitglieder unterhalten, und Smike hatte dagesessen, verwundert zugehört und nachgedacht, ob Mrs. Nickleby ihre Mitteilungen aus einem Buche gelernt oder in ihrem eigenen Kopfe ausgesonnen hätte, so dass ihnen beiden die Zeit sehr angenehm hingegangen war. Nicholas durfte nicht zu Bett gehen, ohne zuvor der Vortrefflichkeiten und der Freigebigkeit der Brüder rühmend zu gedenken und zu erzählen, welchen Erfolg seine Bemühungen an diesem Tage gehabt hätten. Bevor er jedoch ein Dutzend Worte gesagt, bemerkte seine Mutter unter vielen schlauen Winken und Andeutungen, Mr. Smike wäre ohne Zweifel sehr müde und sie müsse darauf bestehen, dass er sich sofort zur Ruhe begebe. Er ist ganz ausnehmend willig und lenksam, sagte sie, als er gute Nacht gewünscht und sich entfernt hatte. Ich weiß, dass du mich entschuldigen wirst, lieber Nicholas, ich tue dies aber wirklich nicht gern vor einer dritten Person, und vor den Augen eines jungen Mannes würde es fürwahr nicht ganz schicklich sein, obwohl ich freilich nicht weiß, was am Ende Böses dabei ist, ausgenommen, dass es wirklich nicht gar zu anständig aussieht, wenn auch manche der entgegengesetzten Meinung sind, und ich muss sagen, ich glaube selbst, dass sie recht haben, wenn sie gut gemacht ist und die Frisur in kleine Falten gelegt ist, worauf natürlich das meiste ankommt. Nach dieser Vorrede nahm Mrs. Nickleby ihre Nachthaube aus einem sehr großen Gebetbuche, in welchem dieselbe gepresst gelegen hatte, setzte sie auf und band sie auf ihre gewöhnliche Weise fortredend fest. »Die Leute mögen sagen, was ihnen beliebt«, bemerkte sie, »aber eine Nachthaube ist und bleibt etwas sehr Bequemes, und ich bin überzeugt, lieber Nicholas, du würdest dies auch sagen, wenn du an der deinigen nur Bänder haben und sie wie ein Christenmensch tragen wolltest, statt sie wie ein Waisenknabe oben auf den Scheitel zu setzen. Du brauchst es ganz und gar nicht für unmännlich oder lächerlich zu halten, in Betreff deiner Nachtmütze eigen zu sein, denn ich habe deinen guten, seligen Vater und Mr., wie hieß er doch, der die Gebete in der alten Kirche mit dem sonderbaren kleinen Turm las, dessen Wetterhahn in der Nacht gerade 8 Tage vor deiner Geburt vom Winde heruntergeworfen wurde. Ich habe sie so oft sagen hören, dass die Studenten mit ihren Nachtmützen außerordentlich eigen und dass die Oxforder Nachtmützen wegen ihrer Stärke und Güte berühmt wären. So berühmt, dass es den jungen Leuten nie von fern in den Sinn käme, ohne sie zu Bett zu gehen. Und ich glaube, es wird ja wohl von niemandem geleugnet, dass sie wissen, was gut ist, und sich nicht verhätscheln.« Nicholas lachte und begann wieder, ohne sich auf den Gegenstand der langen Rede seiner Mutter weiter einzulassen, von der anmutigen Geburtstagsfeier zu reden. Mrs. Nicklebys Neugier war rege, und sie legte Nicholas sogleich eine Menge Fragen vor, was die Gesellschaft zum Mittagessen gehabt und wie die Schüsseln arrangiert und wie die Speisen zubereitet und was für Gäste da gewesen wären und was die Mr. Wohlgemuts gesagt und was Nicholas gesagt und was die Mr. Wohlgemuts gesagt hätten, als er das gesagt. Nicholas erzählte der Länge nach. »So spät es ist«, sagte er, »bin ich doch fast selbstsüchtig genug zu wünschen, dass Käthchen noch aufgewesen sein möchte, um dies alles auch zu hören. Ich wusste meine Ungeduld, es ihr zu sagen, auf dem Heimwege kaum zu bezähmen.« »Kätchen«, sagte Mrs. Nickleby, ihren Stuhl dicht an den Kamin setzend und die Füße auf das Gitter stellend, als ob sie noch eine lange Unterredung beabsichtigte, »Kätchen ging schon vor ein paar Stunden zu Bett, und ich freue mich sehr, lieber Nikolas, dass es mir gelang, sie zu bereden, sich niederzulegen. Denn ich wünschte sehnlichst, eine Gelegenheit zu haben, ein paar Worte mit dir reden zu können. Es ist ja natürlich eine ebenso erfreuliche als tröstliche Sache, einen erwachsenen Sohn zu haben, auf den man sein Vertrauen setzen und mit dem man sich beraten kann. Ja, ich wüsste wirklich nicht einmal, worin der Nutzen davon bestände, überhaupt Söhne zu haben, wenn man ihnen sein Vertrauen nicht schenken könnte.« Nikolas hielt, als seine Mutter zu reden begann, mitten in einem schläfrigen Gähnen inne und wurde plötzlich sehr aufmerksam. »Als wir unweit Dawlish wohnten«, fuhr Mrs. Nickleby fort, »dass ich von Söhnen spreche, erinnert mich daran, als wir unweit Dawlish wohnten, hatten wir eine Dame zur Nachbarin, die, wenn ich nicht irre, Rogers hieß. Ja, wirklich, sie hieß ganz bestimmt Rogers, wenn ihr Name nicht Murphy war, worin mein einziger Zweifel besteht.« »Wollen Sie von dieser Dame mit mir sprechen, Mutter?«, sagte Nicholas ruhig. »Von ihr«, rief Mrs. Nickleby aus, »du meine Güte, lieber Nicholas, wie ist es möglich, dass du auf einen so lächerlichen Gedanken gerätst? Aber dein guter, seliger Vater machte es alle Zeit ebenso, ganz ebenso, kam immer auf andere Dinge und konnte keine zwei Minuten bei einem und demselben Gegenstande bleiben. Es ist mir, als wenn ich ihn vor mir sehe«, sagte sie, die Augen trocknend, »ihn vor mir sehe, wie er mich anblickte, wenn ich über seine Angelegenheiten mit ihm sprach, gerade als ob seine Gedanken in der vollkommensten Konglomeration und Konfusion wären. Jeder, der plötzlich hereingetreten wäre, würde wahrhaftig geglaubt haben, ich brächte ihn in Verwirrung, statt ihm die Sachen deutlicher zu machen.« »Es tut mir sehr leid, Mutter«, sagte Nikolas freundlich, »wenn ich diese unglückliche Langsamkeit der Begriffe geerbt habe. Ich will Ihnen des mein Möglichstes tun, Sie zu verstehen, wenn Sie nur ohne Umschweife fortfahren wollen.« »Ach, dein guter, seliger Vater«, sagte Mrs. Nickleby nachdenklich, »er wusste nie eher, was ich wünschte, dass er tun sollte, als bis es zu spät war.« Hiermit verhielt es sich so ohne alle Frage. Der selige Mr. Nickleby war zu solcher Kenntnis sogar bei seinem Tode noch nicht einmal gelangt gewesen. Ja, Mrs. Nickleby hatte sie selbst keineswegs, was die Sache einigermaßen erklärt. Mrs. Nickleby sprach darauf, ihre Tränen trocknend, weiter. »Doch dies hat allerdings nicht das Mindeste mit dem nebenan wohnenden Herrn zu schaffen.« »Und ich sollte meinen«, versetzte Nikolas, »der nebenan wohnende Herr hätte auch mit uns nichts zu schaffen.« »Es leidet ganz und gar keinen Zweifel«, fiel seine Mutter ein, »dass er ein Gentleman ist und die Manieren und das Aussehen eines Gentlemans hat, obwohl er kurze Beinkleider und graue wollene Strümpfe trägt, was er vielleicht tut, weil er ein Sonderling oder weil er stolz auf seine Beine ist. Und ich sehe nicht ein, warum er es nicht sein sollte. Der Prinzregent war stolz auf seine Beine und Daniel Lambert, gleichfalls ein dicker Mann, war auch stolz auf die seinigen. Ebenso Miss Biffin.« Anmerkung des Übersetzers: Daniel Lambert ließ sich vor einer Reihe von Jahren wegen seines Umfangs und Miss Biffin ließ sich als eine Person für Geld sehen, die ohne Arme geboren war, mit den Zehen Uhrgehäuse, Papiere, Schnitt und dergleichen mehr. »Sie war, doch nein«, fügte Mrs. Nickleby sich eines Besseren besinnend hinzu, »ich glaube, sie hatte nur Zehen. Das Prinzip ist jedoch dasselbe.« In Nicholas Mienen drückte sich bei Ankündigung des neu auf die Bahn gebrachten Themas eine nicht geringe Verwunderung aus. Seine Mutter schien dies gerade erwartet zu haben. »Es ist sehr natürlich«, sagte sie, »und ich wusste es vorher, dass du überrascht sein würdest. Es war mir selbst dabei, als ob ich vom Blitze getroffen würde, und das Blut erstarrte mir fast. Sein Garten stößt an den unsrigen, und du kannst gleich denken, dass ich ihn mehr als einmal in seiner kleinen türkischen Bohnenlaube hatte sitzen oder in seinen kleinen Mistbeeten arbeiten sehen. Es kam mir dann immer vor, als ob er mich etwas anstarrte. Allein ich achtete nicht besonders darauf, da wir erst vor kurzem eingezogen sind, und es war natürlich genug, wenn er unsertwegen Neugier zeigte. Als er aber anfing, seine Gurken über unsere Gartenmauer zu werfen, »Gurken über unsere Gartenmauer zu werfen«, wiederholte Nikolas höchst erstaunt. »Ja doch, lieber Nikolas«, antwortete Mrs. Nickleby sehr ernsthaft, »Gurken und auch Pflanzenmark.« Anmerkung des Übersetzers: Vegetable Marrows. Ich gestehe, den botanischen Namen nicht zu kennen und weiß nur, dass es eine in England sehr geschätzte, neu aufgekommene Gemüseart ist, die auf Mistbeeten gezogen wird und einige Ähnlichkeit mit den Gurken hat, nur dass die Frucht kürzer und dicker ist und gekocht wird. »Welch eine heillose Unverschämtheit«, rief Nikolas aufbrausend aus. »Was soll denn das von ihm bedeuten?« »Oh, ganz und gar nichts Ungehöriges«, erwiderte Mrs. Nickleby. »Wie«, sagte Nikolas, »der Mensch wirft uns, wenn wir im Garten spazieren gehen, Gurken und Pflanzenmark an die Köpfe, und das ist nicht ungehörig, Mutter?« Er hielt inne, denn er gewahrte plötzlich zwischen dem halb verhüllenden Besatze der Nachtmütze seiner Mutter einen unbeschreiblichen Ausdruck gelassenen Triumphs, gemischt mit ehrbarer Verwirrung. »Er muss ein sehr schwacher, törichter und unbesonnener Mann sein«, sagte sie, »und sein Benehmen ist wirklich tadelnswert. Zum wenigsten glaube ich, dass andere so urteilen werden. Ich selbst kann natürlich keine Meinung darüber aussprechen, besonders da ich deinen guten, seligen Vater immer verteidigt habe, wenn er von den Leuten deshalb getadelt wurde, dass er mir Heiratsanträge machte. Und es ist wahr und ganz und gar nicht in Abrede zu stellen, der Weg, den er eingeschlagen hat, ist äußerst kurios. Allein bei dem allen sind seine Aufmerksamkeiten, natürlich in einem gewissen Maße und nicht mehr, ziemlich schmeichelhaft, und obwohl es mir nicht im Traume beikommen würde, wieder zu heiraten, solange eine liebe Tochter wie Käthchen noch unversorgt, Mutter, Sie können doch einen solchen Gedanken sicherlich auch nicht einen Augenblick gehegt haben«, fiel Nikolas ein. »Mein Himmel, lieber Nikolas«, entgegnete seine Mutter empfindlich, »wollte ich denn das nicht eben sagen, wenn du mich nur hättest sprechen lassen? Ich habe natürlich nie länger als einen Augenblick daran gedacht und bin überrascht und erstaunt, dass du mir so etwas zutraust. Was ich sage, ist nur, dass es darauf ankommt, welche Maßregeln die besten sind, diese Annäherungen höflich und auf eine zarte Weise, ohne ihn zu sehr zu verletzen und ihn zur Verzweiflung zu bringen oder sonst etwas der Art anzurichten, zurückzuweisen. Gott sei mir gnädig«, rief Mrs. Nickleby mit einem halb ziersamen Lächeln aus. »Denk dir nur, dass er gewaltsame Hand an sich legte, könnte ich dann wohl jemals wieder ruhig werden, Nikolas?« Trotz seines Ärgers und Kummers konnte sich Nikolas doch kaum eines Lächelns erwehren, als er erwiderte, »Glauben Sie, Mutter, dass auch die grausamste Zurückweisung ein solches Ergebnis herbeiführen würde?« »Das weiß ich wirklich nicht zu sagen, lieber Nikolas«, antwortete sie, »aber in der vorgestrigen Zeitung wurde ein Fall nach einem französischen Blatte erzählt, womit es sich folgendermaßen verhielt. Ein Schuhmacher, Gesell war eifersüchtig auf ein junges Mädchen im nächsten Dorfe, weil es sich nicht mit ihm einschließen und durch Kohlendampf ersticken wollte. Er versah sich mit einem spitzen Messer, ging in ein Gehölz, stürzte hervor, als seine Geliebte mit einigen Freundinnen daherkam, und erstach zuerst sich und dann sämtliche Freundinnen und zuletzt sie selbst. Oder nein, er stach erst alle Freundinnen und dann sie und darauf sich selbst, dass es ganz fürchterlich zu lesen war. »Ich weiß nicht, wie es zugehen mag«, setzte Mrs. Nickleby nach einer kurzen Pause hinzu, »aber es sind immer Schuhmachergesellen, von denen dergleichen Dinge nach den Blättern in Frankreich geschehen. Ich kann mir nichts anderes denken, als dass es vom Leder kommt.« »Aber was hat der Mann, von welchem die Rede und der kein Schuhmacher ist, getan oder gesagt, Mutter?« fragte Nikolas, der vor Ungeduld und Verdruss hätte vergehen mögen, aber fast so resigniert und geduldig, als seine Mutter selbst aussah. »Gurken haben denn doch keine Sprache, um förmliche Liebeserklärungen machen zu können.« »Lieber Nikolas«, versetzte Mrs. Nickleby den Kopf emporwerfend und in die Asche im Kamine blickend, »er hat alles Mögliche getan und gesagt.« »Waltet dabei aber auch kein Irrtum von Ihrer Seite ob?« fragte Nikolas. »Ein Irrtum?« rief Mrs. Nickleby aus. »Mein Himmel, lieber Nikolas, glaubst du, ich wüsste nicht, ob jemand etwas im Ernst oder im Scherz redet oder tut?« Nikolas murmelte ein paar Worte vor sich hin. »So oft ich an das Fenster trete«, fuhr Mrs. Nickleby fort, »wirft er mir mit der rechten eine Kusshand zu und legt die linke auf das Herz, was freilich höchst narrisch von ihm ist, und du wirst sicher sagen, dass es auch sehr unziemlich wäre. Allein er benimmt sich sehr ehrerbietig dabei, wirklich sehr ehrerbietig und sehr zärtlich, äußerst zärtlich. Insofern verdient er ohne allen Zweifel die größte Hochachtung. Sodann kommen auch die Geschenke in Betracht, die Tag für Tag über die Gartenmauer herüberfliegen und in der Tat gar nicht zu verschmähen sind. Wir hatten gestern eine von den Gurken zum Mittag und denken, die übrigen für den Winter einzumachen. Und noch heute Abend«, fügte Mrs. Nickleby mit steigender Verwirrung hinzu, »rief er mit leiser Stimme über die Mauer, als ich eben im Garten auf und ab ging, und schlug eine heimliche Verehelichung und Entführung vor. Seine Stimme ist so hell wie eine Glocke oder ein musikalisches Glas.« Anmerkung des Übersetzers: Unter anderen Entertainments ist in England eins nicht selten, bei welchem auf gewöhnlichen Biergläsern nur von verschiedener Größe Musical Glasses mit nassem Finger gespielt wird. Aber ich hörte natürlich nicht darauf. Die Frage ist also die, lieber Nikolas, was ich tun soll. »Weiß Käthchen von der Sache?« fragte Nikolas. »Ich habe ihr noch kein Wort davon gesagt«, antwortete seine Mutter. »Dann bitte ich Sie um des Himmels willen«, fuhr Nikolas aufstehend fort, »sagen Sie ihr auch kein Wort davon, denn es würde ihr sehr viel Kummer und Unruhe machen. Und was das betrifft, was Sie tun sollen, liebste Mutter, so tun Sie, was Ihre besseren Einsichten und Gefühle sowie Ihre Achtung vor dem Andenken meines Vaters zu tun Ihnen eingeben. Sie können Ihr Missfallen über diese abgeschmackten Aufmerksamkeiten auf tausenderlei Weise an den Tag legen. Wenn Sie mit gebührender Bestimmtheit handeln und er Sie trotzdem zu Ihrer Belästigung fortsetzt, so will ich Ihnen bald ein Ende machen. Ich möchte mich nur nicht gern in eine so lächerliche Sache einmischen und Ihr dadurch Wichtigkeit beilegen. Bevor Sie selbst das Ihrige getan und was Sie zu tun haben, muss Ihnen bei Ihren Jahren und unter Umständen wie die vorliegenden, die eines ernsten Gedankens unwürdig sind, um so leichter werden. Ich bin auch vollkommen überzeugt, dass Sie die ganze Sache keinen Augenblick als eine ernsthafte betrachtet haben. Welch ein abgeschmacktes Benehmen von dem alten Narren!« Nikolas küsste nach diesen Worten seine Mutter, wünschte ihr eine gute Nacht und beide begaben sich zur Ruhe. Um Mrs. Nickleby Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, müssen wir sagen, dass ihre Liebe zu ihren Kindern sie zurückgehalten haben würde, ernstlich an eine Wiederverheiratung zu denken, selbst wenn sie, um geneigt dazu zu sein, ihren ersten Mann hätte vergessen können. war indessen in ihrem Herz kein böses und nur wenig wirkliche Selbstsucht, so hatte sie dagegen einen schwachen Kopf und ziemlich viel Eitelkeit. Und es deuchte ihr so schmeichelhaft, noch in ihren Jahren und obenein vergeblich zur Ehe begehrt zu werden, dass es ihr unmöglich war, die Leidenschaft des unbekannten Herrn so gleichgültig und summarisch zu behandeln, wie es Nikolas angemessen erschien. Dass sein Benehmen so ganz abgeschmeckt und lächerlich sein soll, kann ich denn doch nicht einsehen, sprach sie vor dem Niederlegen bei sich selbst. Es kann zu nichts führen, das ist richtig, aber einen alten Narren vermag ich ihn nicht zu nennen. Wie kann er wissen, dass seine Bewerbung vergeblich sein muss? Ich sollte vielmehr meinen, der arme Mensch wäre zu bemitleiden. Nachdem Mrs. Nickleby diese Betrachtungen angestellt hatte, schaute sie in ihren kleinen Toilettenspiegel, trat ein paar Schritte zurück und sann darüber nach, wer es gewesen, der so oft gesagt hatte, wenn Nikolas 21 Jahre alt wäre, so würde er mehr wie ihr Bruder als wie ihr Sohn aussehen. Sie vermochte sich indes auf die Autorität nicht zu besinnen, löschte ihr Licht aus und zog den Fenstervorhang auf, um dem Tageslichte Zugang zu verschaffen, denn die Morgendämmerung war bereits eingetreten. Das Zwielicht eignet sich schlecht, Gegenstände darin zu unterscheiden, murmelte sie in den Garten hinunterschauend, und meine Augen sind nicht gar so gut. Ich war kurzsichtig von Kindheit an, aber wahrhaftig, ich glaube, da steckt abermals köstliches Pflanzenmark auf den zerbrochenen gläsernen Flaschen auf der Gartenmauer. Ende von Abschnitt 12. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 17. Oktober 2024.